50 languages. 69. Brauchen, wollen. Ich brauche ein Bett. Ich will schlafen. Gibt es hier ein Bett? Ich brauche eine Lampe. Ich will lesen. Gibt es hier eine Lampe? Ich brauche ein Telefon. Ich will telefonieren. Gibt es hier ein Telefon? Ich brauche eine Kamera. Ich will fotografieren. Gibt es hier eine Kamera? Ich brauche einen Computer. Ich will eine E-Mail schicken. Gibt es hier einen Computer? Ich brauche einen Kuli. Ich will etwas schreiben. Gibt es hier ein Blatt Papier und einen Kuli?